Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Heute haben wir Themenschwerpunkte zum Thema Gefängnis und dem Widerstand gegen Gefängnisse und dem leider dazugehörenden Thema Polizeigewalt. Wir werden uns von Mumia Abu-Jamal in einer Grußbotschaft, die er an die Citizens United Against Police Brutality in Minnesota gehalten hat, auf den Stand bringen, wie der historische Ansatz in den USA gegen Polizeigewalt schon lange war und ist. Wir werden dann ebenfalls aus dem Free Mumia Netzwerk einige Kurznachrichten haben, unter anderem zum Stand der Todesstrafe und zum Stand von Covid-19 in Gefängnissen. Es gibt da auch Aktionen oder gab Aktionen Anfang dieser Woche in Washington DC und natürlich auch zu Mumia Abu-Jamal selber. Und dann haben wir überlassen bekommen von den Veranstalterinnen der im Dezember stattgefundenen Anti-Knast-Kundgebung eine Collage zum Thema Knast und Widerstand von Gefangenen dagegen. Sehr interessant, wie ich finde. Das also heute die Themen dieser Sendung, das Ganze aufgelockert mit etwas Musik. Ich hoffe, euch gefällt's. Los geht's. Vor gut einem Monat berichteten wir hier bei Radioaktiv Berlin über die Silvester zum Knast-Demonstration oder Kundgebung, wie es dieses Jahr ja war. Also eine Kundgebung von Menschen, die Gefangenen ihre Solidarität zum Jahreswechsel ausgedrückt haben. Und dort gab es sehr interessantes Tonbeiträge zu hören. Nicht jetzt die Redebeiträge, die ich schon vor einem Monat hier in der Sendung teilweise gespielt habe, sondern Toncollagen. Und da will ich euch heute einen Teil von präsentieren, denn wie ganz richtig gesagt wurde, in den Bemühungen gegen Gefängnisse und gegen das Unrecht der Reichen gegen die Armen, da ist nicht ein Tag Aktionstag, sondern das ganze Jahr ist Anti-Knast. Und deswegen hören wir jetzt mal rein in diese Collagen, die am 30. Dezember 2020 vor der JVA für Frauen in Lichtenberg zu hören waren. Was die JVA Chemnitz für Maßnahmen unternimmt, hat Sunny in ihrem langjährigen Kampf um Therapie bereits in Erfahrung gebracht. Sie redet im Folgenden auch über die Folgen der Haft auf die psychische und physische Gesundheit. Direkt für psychisch Kranke gibt es keine Hilfe. Also das ist schon mal klar. Was ich jetzt aktuell mache, ist eine sogenannte Straftatenaufarbeitung, wo ich mich mit meinen Straftaten, was dazu geführt hat, auseinandersetzen muss, um dann irgendwann mal etwaige Lockerungen zu bekommen. Das ist in dem Sinne keine psychische Therapieform. Das ist eigentlich wirklich nur, um eine Rückfallprophylaxe halt machen zu können. Aber eine psychische Hilfestellung, die gibt es in Haft einfach nicht. Es ist ja vielen Gefangenen in Kontakt und ich muss ganz klar sagen, wenn man sich dann doch schon mal so ein bisschen über die Vergangenheit unterhalten hat und das bleibt halt nicht aus, ist ganz oft, dass die Frauen halt wirklich sehr viel Gewalt in den frühen Jahren erfahren haben, sexueller Hinsicht oder im Allgemeinen körperlicher Gewalt, psychischer Gewalt. Man kann sagen, zu 95% der Frauen, die hier sind, sind halt im Endeffekt straffällig aufgrund von psychischen Problemen halt geworden. Und auf der anderen Seite knüpft es halt genau da an, wo sich die Katze in den Schwanz beißt, dass der Knast halt auch nicht dazu beiträgt, dass man eine stabile psychische und auch physische Gesundheit aufbauen kann. Die Isolation und der Verlust der sozialen Kontakte, Ernährungs- und Bewegungsmöglichkeiten sind extrem eingeschränkt. Wie hat sich denn deine Gesundheit im Laufe deiner Zeit im Gefängnis jetzt entwickelt? Du bist jetzt schon seit 2007, also über 3 Jahre jetzt im Gefängnis. Hast du da Abstriche gemacht? Also definitiv. Also ich muss sagen, dass ich meine Sehfähigkeit zum einen sehr, sehr arg verschlechtert habe. Einfach durch dieses geringe Sichtfeld, was man halt hier hat in den Zellen. Die sind nun mal nicht groß. Hinzu kommt, dass man jetzt vor knapp 2 Wochen bei mir die Diagnose Osteoporose gestellt hat. Man muss bedenken, ich bin 34 Jahre alt und Osteoporose ist eigentlich eine typische Alterskrankheit, wo ich halt auch schon die ganze Zeit, seit über 2 Jahren eigentlich immer gesagt habe, das kann nicht nur psychisch bedingt sein, die Beschwerden, die ich habe, die müssen irgendeine andere Ursache haben. Ich da schon irgendwann an mir selber gezweifelt hatte. Und jetzt mit dieser Diagnose, auf der einen Seite ist es für mich erleichternd jetzt das Ganze, auf der anderen Seite, Knast macht halt eben doch krank. Ha ha! Sunny berichtet zur aktuellen Lage und fordert Menschen auf, sich mit der Situation der Gefangenen solidarisch zu zeigen und dementsprechend zu handeln. Das bedeutet, sich für die Forderungen der Gefangenen stark zu machen oder diese finanziell mit Telefongeld zu unterstützen, in Kontakt zu treten und zu zeigen, dass sie gerade in der prekären Weihnachtszeit nicht alleine sind. Gözyaşını büyütünce damla taş olur mu? Hani şu mağarada 20 yıl damla damla akıp donan, donup akan. Taş nasıl da yaşıyor şaşarsın. Damla taşından sarkıtlarla kaplı bir mağarada gördüm taşın kalbini. Damla damla atıyor, büyüyordu. Dokunmamız yasaktı. İnsan eli hep şifalı değil. Avuçtaki ter salgısı katiliymiş damla taşının. Parmak deyince duruyor, taşlıyor öylece. Du, Kind, Jugendlicher, Mädchen oder Junge, lasst euch nicht unterdrücken. Lasst nicht zu, dass sie euch die Traumbilder von den Wimpern, dass sie euch die Namen aus den Seelen, dass sie euch die Stimmen aus den Ohren stehlen. Liebe soll es geben in jedem Menschen, für dich. Deine Worte sollen verletzen den, der dich nicht mag. Kämpft. Eure Waffen sollen eure Worte sein. Tötet nicht, verletzt nur. Solange euch der Kampf nicht mutlos macht, solange ihr den Mut nicht verliert, seid ihr stark. Solange der Feind nicht besiegt und der Hass nicht weniger wird, müsst ihr Widerstand leisten. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Se fosse papa stare all'orgio fondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco commissione fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua l'annegherei. These people have been buried in prison for their political beliefs, and they've been buried in prison for their poverty. There are no rich people languishing in the prisons of America. So there's a class question, there's a race question, and this is just a continuation of expressing my efforts or continuing my efforts toward the goal of the liberation of all oppressed people. Libertad! Libertad! Libertad! Libertad! Libertad! Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Some day get beaten and not as locked up, for fighting for a world that's less fucked up. And if you think different and if you misbehave, they will lock you up, they will put you in a cage. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Violence to all that object, getting tied with your hands to your bed. And this is what they call justice. This is what they call fair. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Tear apart the walls that keep us from each other. And I wish I knew you were safe, but you just never know, in the hands of the state. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Gefängnisse sind das Ende einer langen Reihe von Repressalien, denen sich der Staat bedient, um den sogenannten Schutz des Privateigentums zu garantieren. Dabei ist offensichtlich, dass es nicht um das Privateigentum von allen geht. Die allermeisten wissen vermutlich, was es bedeutet, VermieterInnen, Chefs, Energiekonzernen, Gerichtsvollziehern, Krankenkassen und Finanzämtern ausgeliefert zu sein. Dort besteht kein Respekt vor dem Privateigentum und es gibt keine staatlichen Instanzen, die vor diesen groß angelegten Raubzügen Schutz gewähren. Der Staat organisiert im Auftrag von Konzernen einen auf Abschreckung und Unterwürfigkeit abzielenden Alltag, von dem in erster Linie die Konzerne profitieren. Bürgerliche Medien verkaufen uns das als sogenanntes Allgemeinwohl. Wer hier unterliegt oder nicht mehr mitkommt, wird für das vermeintliche Allgemeinwohl aus dem Verkehr gezogen. Ihr oder ihm wird die Freiheit geraubt. Wenn wir von einer Gesellschaft ohne Gefängnisse sprechen, meinen wir damit viel mehr als die bloße Abschaffung von staatlichen Zwangsanstalten. Es geht dabei um die grundsätzliche Umgestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse ohne Ausbeutung und ohne Unterdrückung. Die gegenwärtige Ordnung dient vor allem Konzernen, Banken und Spekulantinnen. Sie plündern nicht nur weite Teile der Welt aus, destabilisieren ganze Regionen und verursachen Hunger, Krieg und Massenflucht. Die gleichen Akteure begreifen auch weite Teile der hier lebenden Bevölkerung als Operationsmasse, mit und durch die sie Profite erzielen wollen. Dem setzen wir unseren Widerstand entgegen. Mit einem Leben auf den Knien und einigen Krümeln vom Kuchen sind wir nicht zufrieden. Wir wollen die ganze Bäckerei, denn wir sind uns sicher, dass ein gleichberechtigter Umgang aller Menschen in Solidarität und mit Respekt füreinander möglich ist. Alles für alle und Freiheit für alle, für eine Gesellschaft ohne Gefängnisse. The night is young, but the scene is old. We're looking for one more escape. This town is dead, its streets are cold. We're looking for one more escape. Mm-hmm. try to set in the search for. Die spätkapitalistische Ökonomie braucht für ihre Existenz keine Rechtfertigung mehr. Ihre Mechanismen setzen sich durch, ob wir wollen oder nicht. Wie anachronistisch wirkt ein Zentralkomitee gegen die Weltbank, wie einzig sinnvoll aber auch. Wir werden uns wieder mit den ganz uninteressanten Fragen auseinanderzusetzen haben. Etwa, wie kommt die Scheiße in die Köpfe? Die Künstler werden alleine sein. Langsam begreifen sie es. Ihr hörtet eine Collage, die die Veranstalterin der Silvester zum Knast-Kundgebung im vergangenen Dezember produziert haben und uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Wie ich hörte, gibt es auch noch weitere Teile. Sobald ich die bekommen kann, werden wir die bestimmt hier auch bringen.

Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Kolumne von Mumia Abu Jamal. Anniversary of CUAPP. Thank you, Michelle Gross of Communities United Against Police Brutality in Minneapolis. Ich gratuliere der Organisation Communities United Against Police Brutality, kurz auch CUAPB, aus Minneapolis im Bundesstaat Minnesota zu ihrem 20-jährigen Bestehen. Wobei ich festhalten muss, dass es eine Schande ist, überhaupt so lange gegen staatliche Repression und Polizeigewalt kämpfen zu müssen. Es sagt etwas aus über das gravierende Versagen bestehender politischer Systeme, dass ein solches Problem so lange bestehen kann. Das erinnert mich an die Worte von Thomas Paine, er lebte von 1737 bis 1809, der in seinem in Philadelphia im Februar 1776 veröffentlichten Pamphlet Common Sense, zu Deutsch etwa Gemeinsinn, die Übel der britischen Kolonialregierung in Nordamerika anprangerte. Zitat: Gesellschaft ist in jedem Zustand ein Segen. Regierung dagegen im besten Fall nur ein notwendiges, im schlechtesten Fall aber ein unerträgliches Übel. Wenn wir unter einer Regierung denselben Leiden ausgesetzt sind, die wir auch in einem Land ohne Regierung erfahren würden, so wird unser Elend noch vergrößert, wenn wir uns bewusst werden, dass wir ja selbst die Mittel liefern, durch die wir leiden. Zitat Ende. For when we suffer or are exposed to the same miseries by a government, which we might expect in a country without government. Our calamity is high. Ich möchte diese Zeile von Paine noch einmal hervorheben, wonach wir, Zitat, selbst die Mittel liefern, durch die wir leiden. In heutigen Worten gesprochen, wir selbst finanzieren mit unseren Steuern das System, das uns unterdrückt. Oder noch einmal anders ausgedrückt, wir zahlen für unsere eigene Unterdrückung. In den USA ist gerade eine Regierungsperiode zu Ende gegangen, in der sogenannte Konservative meinten, politisches Kapital daraus schlagen zu können, dass sie Plakate mit politischen Forderungen wie Defund the Police bei einer landesweiten Protesten gegen Polizeigewalt als radikal, sozialistisch oder gar marxistisch brandmarkten. Wie viele Radikale lehnten sich wohl im Laufe der Geschichte seit 1776 in ihrer Argumentation an die Worte Thomas Paines und seines Common Sense Pamphlets an? Und wer wagt es heute noch zu wiederholen, dass wir, Zitat, selbst die Mittel liefern, durch die wir leiden? Paine war derjenige der Gründerväter, den die Eliten hassten, denn er war wahrhaft ein amerikanischer und später französischer Revolutionär und wurde 1792 Mitglied der französischen Nationalversammlung. Paine besaß weder Plantagen noch Sklaven, er lehnte vielmehr die Sklaverei ab und trat für eine Sozialversicherung ein. Er war auch gegen die Todesstrafe. Würde Paine heute noch leben, dann würde er sicherlich Black Lives Matter und die Bewegung gegen Polizeigewalt und staatliche Repression unterstützen, wie ich meine. Den ein heller, aufmunternder Geist auszeichnete, würde sicher auch die CUAPB in ihrem Kampf gegen die Polizeigewalt in Minneapolis unterstützen. He, being a bright, uplifting spirit, would also, I think, be supportive of Communities United Against Police Brutality in Minneapolis, Minnesota. I thank you all for your time. On the move. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. Im Original erschien sie am 22. Januar 2021 auf prisonradio.org unter dem Titel 20th Anniversary of CUAPB und in leicht gekürzter Fassung als deutsche Übersetzung in der Tageszeitung Junge Welt am 1. Februar 2021. From imprisoned nation, this is Mumia Abu Jamal. Thank you again. Und die Junge Welt bzw. der Übersetzer haben noch eine Anmerkung geschrieben, die ich jetzt hier ebenfalls vorlesen werde. Die Initiative CUAPB wurde im Dezember 2000 nach den tödlichen Polizeischüssen auf Charles Abuka Sanders in Minneapolis gegründet. In der Auseinandersetzung mit diesen und weiteren Fällen von Polizeigewalt kam die Organisation laut ihrer Selbstdarstellung zu der Erkenntnis, dass, Zitat, die separate Behandlung jedes einzelnen Falles kein effektiver Weg ist, um Polizeibrutalität zu beenden. Zitat Ende. Sie tritt deshalb für einen solidarischen Zusammenschluss aller Kräfte im Widerstand gegen Polizeigewalt ein und unterhält ein ganzjährig an 7 Tagen und 24 Stunden erreichbares Notruftelefon für alle Opfer von Polizeigewalt. Informationen dazu im Internet unter www.cuapb.org. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. día, el pueblo tomó la palabra y el sistema se estremeció. La máquina dejó de ser máquina y pensó por sí misma. El hombre volvió a ser hombre y el pueblo a ser pueblo. Los políticos y gobernantes sintieron el miedo a perder su poder y respondieron con pecados saben hacerlo, enviando hombres máquinas con cerebro y corazón de máquina a golpear con violencia a los que han despertado. Los medios de comunicación al servicio del poder, con su imperio de máquinas, manipulan la información para que la población no despierte y siga creyendo en la feliz democracia de las máquinas. Pero un grito en la calle estalló con fuerza. Trabajadores, estudiantes, pueblo, en nombre de la verdadera democracia, acabemos con esta farsa y luchemos por un mundo nuevo. ¡A ver! Quiero sentir, volver a descubrir que hay vida antes de morir. Quiero luchar codo a codo junto a ti. No te escondas, ya no hay dónde huir. Quiero sentir, volver a descubrir que hay vida antes de morir. Quiero luchar codo a codo junto a ti. No te escondas, ya no hay dónde huir. ¡Que se oiga! Quiero sentir, volver a descubrir que hay vida antes de morir. Quiero luchar codo a codo junto a ti. No te escondas, ya no hay donde huir. Quiero sentir, volver a descubrir que hay vida antes de morir. Quiero luchar codo a codo junto a ti. No te escondas, ya no hay donde huir. En un mundo que está corrompido, donde te educan a ser sometido y que Morfeo siga dormido, pero un día se despertó. Cuando todo parecía perdido, cuando nada tenía sentido, cuando el tiempo se había detenido, a lo lejos oí tu voz, a lo lejos oí tu voz. Cuando todo parecía perdido, cuando nada tenía sentido, cuando el tiempo se había detenido, a lo lejos oí tu voz, la llamada a la revolución. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Zum Monatsbeginn, am Anfang dieser Woche, kam ein Update von der Frimumia-Bewegung heraus und ich werde jetzt im Folgenden mal einige der Kurzmeldungen daraus zitieren. Kurz nach US-Präsident Bidens Amtsantritt kam Bewegung in eins der finsteren Kapitel US-amerikanischer Repression. Zumindest die föderale Todesstrafe könnte ausgesetzt werden. Ob sie auch institutionell verschwindet und die Isolationstrakte der föderalen Todeszellen dann wirklich aufgelöst werden, hängt, wie immer, vom öffentlichen Druck in dieser Frage ab. Sollte die US-Regierung tatsächlich abschließend das Ermorden von Gefangenen abschaffen, wäre das allerdings eine große Errungenschaft auf dem Weg, die institutionalisierte Lynchjustiz als Stütze sogenannter weißer Vorherrschaft zu beenden. Denn auch wenn immer wieder arme Weiße hingerichtet werden, sind People of Color sowohl in den Todestrakten, in den Anklagen und in der dafür zugrunde liegenden polizeilichen Repression überproportional betroffen. Die Todesstrafe ist ein Terrorinstrument der föderalen und einiger ebenfalls daran beteiligten bundesstaatlichen Regierungen. Sie ist rassistisch und auch klassistisch, da eine erfolgreiche Verteidigung gegen die Todesstrafe Hunderttausende von Dollars voraussetzt, die niemand der ca. 3000 Todestraktgefangenen in den USA in ihrem oder seinem Verfahren aufbringen konnte. Am 1. Februar 2021, also Anfang dieser Woche, demonstrierten viele Menschen in Washington D.C. für den Schutz von Gefangenen vor Corona im Gefängnis. Auch die US Mobilization for Mumia rief zu diesen Protesten auf. In den USA sind offiziell mindestens 10% aller Gefangenen an Covid-19 erkrankt. Diese Zahlen stammen allerdings aus dem Dezember 2020. Die ungetestete Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Im Bundesstaat mit guter Testlage, wie zum Beispiel Michigan, waren bereits im Januar über 60% der Gefangenen erkrankt. Seit Ausbruch der Pandemie waren Gefangene und UnterstützerInnen davor, dass sich Zwangslager und Gefängnisse aufgrund fehlender Abstände, mangelnder Hygiene und meist fehlendem Mund-Nasen-Schutz sowie der Ignoranz eines großen Teils der SchließerInnen und Gefängnisverwaltung in Todeslager verwandeln könnten. Trotz Corona-Lockdown im SCI Mahanoy-Gefängnis in Pennsylvania gelang es Mumia Abu-Jamal am 9. Januar, mit einer telefonischen Rede an der online gestreamten Rosa-Luxemburg-Konferenz teilzunehmen. Er ging darin auf die aktuelle Faschisierung der US-Politik ein. Auch Johanna Fernandez, langjährige Unterstützerin und Sprecherin seiner Verteidigung, sprach dort über die aktuelle juristische Auseinandersetzung und Mumias Freiheit. Ebenso aus den USA zugeschaltet war die Soziologin Donna Murch. Sie sprach über die Kontinuitäten kolonialer Enteignung und Sklaverei und analysierte aktuelle Formen des Faschismus und Rassismus in den USA. Rund 15.000 ZuschauerInnen und Zuschauer nahmen online an der Veranstaltung teil. Alle Reden werden als Videos in naher Zukunft auch auf www.jungewelt.de/rlk abrufbar sein. Am 29. Januar 2021 griff Mumia Abu-Jamal in einem Beitrag für Prison Radio das aktuelle Thema Faschismus in den USA noch einmal auf. Unter dem Titel The American Way of Fascism ist dieser Beitrag von Mumia abrufbar auf der Webseite www.prisonradio.org. Das waren die Free Mumia News. Der Newsletter erschien am 1. Februar 2021, also vor wenigen Tagen. Und zwar herausgegeben von dem Berliner Free Mumia Bündnis. Deren Webseite lautet mumia-hörbuch.de. Also auch hier, wir von der Sendung, sind dem ja stark verbunden. Und wer nochmal das bundesweite Free Mumia Netzwerk sich anschauen möchte im Internet, der findet weitere Informationen unter freiheit-für-mumia.de. Wie immer im Internet, sowohl bei Hörbuch als auch bei Für, es gibt keine Umlaute, also Für mit UE oder Hörbuch mit OE. Day, a day of rest. The NBA All-Stars are playing next. But right outside that same city, the celebratory atmosphere would change quickly. Who watching the game with me? You know Lil Trayvon was repping his hometown, D-Wade and LeBron. He had just came up from Miami to see a daddy who knew such a great weekend would end badly. In a place where you move because it's safe for your family, but some people got an ingrown hate for your family. Halftime, just a short break from the slamming. About to go to the store, Lil Cuz, you want some candy? Bet I'll grab you some Skittles, kid. I'll be right back in a little bit. I said I'll grab you some Skittles, kid. I'll probably be right back in a little bit. Human beings in a mind. What's a mind to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer who don't believe in? Get out alive. Alright, alright. chill of the night breeze. It seemed a little colder than before. He didn't know it was a bore, like a soldier in a war that was watching him, clocking him, thinking about stopping him, 9 milli cocking him. Who's this nigga walking through my neighborhood? He fits all the specifics of criminal statistics. He looks suspicious. 911, what's your emergency? A black man's walking through my hood purposely. Stay calm, it's just little Trayvon, but he wanna be the hero, so he put his cape on. George Zimmerman, neighborhood block captain, loaded Glock strapped in, fake cop has been. Got out the car, knowing what the cops asked him. They always get away, this time that will not happen. Human beings in a mind, what's a mind to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer? Zimmerman didn't take his Ritalin, drunk off adrenaline, says he's making the citizens arrest. Trayvon looks at him vexed. I just walked to the store, nothing more, nothing less. Just steps from his home, he ignores his request. George grabs him, Trayvon swings and connects. Starts screaming out for help, but Zimmerman sees a threat. So he pulls out his gun and he points it at his chest. He fires, but he misses. Trayvon pleads for forgiveness. I didn't do nothing, this is senseless. But George Zimmerman was so vicious, he made sure the second shot hit him. No survivor, no witness. Trayvon never gave his cousins the Skittles. Mr. All-Star game, didn't see another dribble. And George Zimmerman wasn't even arrested. The message is only white life is protected in America. Der Rapper Jazzy Riggs aus Pittsburgh in Pennsylvania ging nochmal zurück auf die Ereignisse um Trayvon Martin und die Lehren, die viele Menschen daraus geschlossen haben und die zur Gründung der Bewegung Black Lives Matter führten. Unsere Sendung ist so gut wie zu Ende. Wer das nochmal hören will oder auch Freundinnen und Freunden, Bekannten uns in seinen sozialen Netzwerken vielleicht weiterverteilen möchte, der kann in wenigen Stunden den Podcast dieser Sendung als auch vieler älterer Sendungen von uns finden. Ihr geht einfach auf den Blog radioaktivberlin.nostate.net. Da findet ihr dann, ich schätze, in 2-3 Stunden diese Sendung als auch natürlich alte Sendungen, die wir über die letzten, ich würde schätzen, 10 Jahre gemacht haben. Viele Themen, auch zum Thema rassistische Polizeigewalt, zum Thema Antiknast, zum Thema Widerstand gegen Gefängnisse von Gefangenen und von Angehörigen und dergleichen mehr. I mix what I like. A mixtape manifesto. Because a reporter was asking me a few moments ago to either confirm or deny the statement that mentioned why I said we need a Mau Mau in the United States. I never would deny that. Why we need more than a Mau Mau in the United States. I mean, actually, a person have a lot of nerve to ask me that. In a society, I'm deviating now because they put me off the track. I got to deviate. In a society, where in 1964, three civil rights workers can be murdered in cold blood, and the Mississippi government, the federal government, can't do anything about it, I say, we need a Mau Mau. I mix what I like. A mixtape manifesto. It took the Mau Mau to bring independence, not only to Kenya. It took the Mau Mau to bring independence to most of Africa. When a man is sad over his miserable condition, he does nothing to change it. Sadness doesn't change anything. It's only when he gets mad that he changes. It takes madness to change it. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. So, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch Tschüss zu sagen, das letzte Wort an Mumia Abu-Jamal zu übergeben, den seit 1981 gefangenen Radiojournalisten, den wir hoffentlich irgendwann bald mal hier in Freiheit begrüßen können. Dann kann er selber einen neuen Jingle einsprechen. Jetzt müssen wir einen alten von ihm hören, den er in den 90er Jahren im Todestrakt aufgenommen hat. Mein Name ist Markus, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschö. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American.